von einem Teufelskreislauf. Und 5 vor 12, das ist doch hier schon längst vorbei. Vorschläge, die gibt es zuhauf. Es wird Theater aufgeführt. Warum denn nur, wenn nichts passiert? Was ist denn das? Was soll denn das? Das ist kein Plan, nur Augen zu und weiter. Es wird schon nichts passieren. Was ist denn das? Was soll denn das? Das ist kein Plan, nur Augen zu und weiter. Es wird schon nichts passieren. Es wird schon nicht passieren.